Lektion 12. Firmenexpansion. Silvia Stettner ist Innenausstatterin. Sie war auf der internationalen Bau- und Einrichtungsmesse im Wiener Messezentrum Prater und hat mehrere Aufträge bekommen. Davon zwei in Deutschland, einen in Stuttgart und einen anderen in Kiel. Was meinst du? Liege ich richtig in der Annahme, dass wir in 2 Monaten anfangen und zum September fertig sind? Von welchem Auftrag sprichst du? Von dem Kunstzentrum in Kiel. Ja, sicherlich. Den Stuttgarter Auftrag kann ich noch gar nicht abschätzen. Hast du denn überhaupt schon eine feste Zusage aus Stuttgart? Ja, ich habe sogar eine Unterschrift. Und wir haben schon so einiges fixiert, was den Stil und die Farben angeht. Was ist denn das für ein Gebäude? Ein Bürohaus mit Arztpraxen, Rechtsanwälten, ein Architekt und eine Grafikzentrale. Sowas halt. Soll ich nach Kiel fahren oder fährst du selber hin? Ich finde, du solltest nach Kiel fahren. Einverstanden. Und wer fährt nach Stuttgart? Wir werden sehen. So, wie sieht's aus mit dem Kieler Projekt? Nun, wir brauchen die Bestätigung des Kostenvoranschlages aus Kiel. Ich warte auf deren Rückruf. Frag auch, ob sie uns Arbeitsräume zur Verfügung stellen und ob sie dich unterbringen können. Ich halte es für ratsam, schon ein paar Tage vorher hinzufahren, um Kontakte zu knüpfen. Gute Idee. Das heißt also, du brauchst ein Auto, damit du beweglich bist. Wer weiß, vielleicht kannst du ja schon bald eine deutsche Zweigstelle aufmachen. Exklusivdesign Vienna. Immer mit der Ruhe. Ich freue mich wahnsinnig über diese Aufträge. Aber für eine zweite Filiale ist es noch zu früh. Wer weiß. Bleib mal schön auf dem Teppich. Ich habe dem Kunstzentrum in Kiel angeboten, etwas in Richtung Hundertwasser zu machen. Warum? Weil die Deutschen ganz verrückt sind nach Hundertwasser und weil ihnen meine Entwürfe gut gefallen haben. Wie wäre es denn mit einem Spiegelglastreppenaufgang, damit schön viel Licht von den Dachfenstern in die Ausstellungshalle dringt? Eine großartige Idee. Als erstes muss ich mich um die Gewerbeanmeldung in Kiel kümmern, damit wir so schnell wie möglich ein Bankkonto in Deutschland eröffnen können. Dann muss ich dir nicht immer Geld schicken, solange du in Kiel bist. Bekommen wir etwa keinen Vorschuss? Doch, natürlich. Damit kannst du dann Einkäufe machen und die Handwerker anheuern. Das Telefon klingelt. Es ist bestimmt der Anruf aus Kiel. Exklusivdesign, Mirbach am Apparat. Grüß Gott. Was meinst du? Liege ich richtig in der Annahme, dass wir in 2 Monaten anfangen und zum September fertig sind? Von welchem Auftrag sprichst du? Von dem Kunstzentrum in Kiel. Ja, sicherlich. Den Stuttgarter Auftrag kann ich noch gar nicht abschätzen. Hast du denn überhaupt schon eine feste Zusage aus Stuttgart? Ja, ich habe sogar eine Unterschrift. Und wir haben schon so einiges fixiert, was den Stil und die Farben angeht. Was ist denn das für ein Gebäude? Ein Bürohaus mit Arztpraxen, Rechtsanwälten, ein Architekt und eine Grafikzentrale. Sowas halt. Soll ich nach Kiel fahren oder fährst du selber hin? Ich finde, du solltest nach Kiel fahren. Einverstanden. Und wer fährt nach Stuttgart? Wir werden sehen. So, wie sieht's aus mit dem Kieler Projekt? Nun, wir brauchen die Bestätigung des Kostenvoranschlages aus Kiel. Ich warte auf deren Rückruf. Frag auch, ob sie uns Arbeitsräume zur Verfügung stellen und ob sie dich unterbringen können.